Diazepam, mi querido Diazepam, si todos los obstáculos vuelven, mis deseos siniestros, gracias a tu empuje, van hacia la cabeza sin parar. Mi hermanito de noche, el único que vela por mis sueños, el único que los descifra, mi camarada Diazepam. La industria te ha diseñado como relajante muscular, y el vino negro te hace mi ángel guardián. Oh sí, mi querido Diazepam. Und von der Seite den Fisch gibt ihr selbst. Dieser rottet sich vor leerem Hoden. Die alte Haut fällt auf den Boden. Er liebt die Schwester. Und von hinten der Fisch frisst sich zum Mund. Die Kiemen blutig noch vom Saugen an den roten großen Augen. Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit, Leichtzeit. Mi querido Diazepam, y el vino negro te hace mi ángel guardián.